Am 9. Mai gab es die Einweihungsfeier des Schulgebäudes Nummer 3 der Kim Il-sung Universität. Daran beteiligten sich Choi Dong-myung, Abteilungsleiter des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, und weitere Funktionäre der betreffenden Bereiche sowie die leitenden Mitarbeiter, Lehrer und Studenten der Universität. Nach dem Referat von Tae Hyung-chul, Rektor der Kim Il-sung Universität und Minister für Hochschulbildung, gab es Reden. Der Referent und die Redner äußerten ihre Entschlüsse dazu, die Kim Il-sung-Universität zur revolutionären Universität von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, wo die starken Persönlichkeiten mit konsequenter Ideologie und Überzeugung herangebildet werden, und zur weltberühmten Uni zu entwickeln, die den Aufbau des starken sozialistischen Staates an der Spitze führt. Nach der Einweihungsfeier besichtigten die Teilnehmer das Schulgebäude Nummer 3 und hospitierten im Unterricht.